Gefahr ihn zu frieren dann. Zu Gefahr ihn zu frieren dann. Das waren Deptford Goth. Das Projekt von Daniel Woolhouse hat gerade eben mit Life After Defoe eine schöne Platte rausgebracht, von der wir den Titelstück hörten. Die Musik da drauf sehr, sehr ruhig mit dezenten, weiß ich nicht, Einsatz von Harre, Gitarre, Streicher. Dazu so ein bisschen Beats auch, nicht wirklich clubtauglich, aber auf jeden Fall was fürs Wohnzimmer zu Hause, diese Band Deptford Goth. Ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Bill Ryder Jones. Ich habe Maya Vidal dabei. Es gibt Musik von Wire und hier altes Zeugs, naja, nicht altes Zeugs, neues Zeugs von der alten Band Crime in the City Solution. My Love Takes You There. Das waren Crime and the City Solution. Die Band gegründet 1977, und zwar in Australien, von Simon Bonney. So richtig bekannt waren sie aber, wurden sie erst, als sie dann Ende der 70er Jahre, nach London ging und da so ein bisschen im Fahrwasser von vielen anderen Bands bekannt wurden. Da gab es eine Auszeit und die zweite Ära von Crime in the City Solution war dann so Mitte der 80er Jahre in Berlin. Damals spielten auch Leute wie Roland S. Howard und Epic Soundtrack mit bei dieser Band. Leute, die inzwischen schon das Zeitliche gesegnet haben. Simon Bonney macht immer noch weiter. Inzwischen wohnt er in Detroit und hat die Band letztes Jahr wieder ein bisschen reanimiert und hat alte Leute mit ins Boot geholt, wie zum Beispiel Alexander Hacke von den Onschützen Neubauten, der auch schon mal mit dabei war. Mick Harvey, glaube ich, auch wieder dabei von den Dirty Three und auch den Neubauten. Also viele alte Bekannte mit an Bord bei Crime in the City Solution. Und das neueste Album, American Twilight, wirklich eine schöne, runde Geschichte. Noch ein Track, zwar der Titelsong, Crime in the City Solution, hier mit American Twilight. We must not let the doomsayers and the naysayers cause us to lose our faith. Because without love and without hope, there can be no future. Come into the city of fun. Crime and the City Solution hörten wir American Twilight, der Titeltrack vom neuesten Album. Die Band, wie gesagt, gegründet 77. Auch die nächste Band, die ich auflegen habe, ist schon ein bisschen älter und man kann ziemlich gute Vergleiche ziehen zwischen den beiden. Es geht um Wire, die Band gegründet 1976, also noch ein Jahr eher, in London von Colin Newman und einigen Mitstreitern. Auch da gab es ähnliche Phasen. Die erste war so Ende der 70er Jahre, 1980 war dann Schluss. Da gab es nochmal eine zweite kreative Phase 1985 und dann ein paar Jahre danach. Und dann wieder jahrelang Funkstille, bis sich Wire vor einiger Zeit wieder zusammengerauft haben und neues Material aufgenommen haben. Change Become Us heißt ihr neuestes Werk. Und hier kommen Wire mit Adore Your Island. Ordentlich Kram machen können sie immer noch. Das waren Wire, eine der einflussreichsten Post-Punk-Bands damals in England. Ihr Track hieß gerade eben Adore Your Island. Das Ganze vom Album Change Become Us und die Musik hier drauf, die ist nicht neu, sondern die Stücke gehen zurück auf Songideen und rudimentäre Blaupausen aus der kreativen Frühphase dieser Band. Ein paar dieser Versatzstücke hatten Wire bereits in den Jahren 79 und 80 live gespielt, aber nie ausgearbeitet oder gar im Studio aufgenommen. Das haben sie jetzt nachgeholt, 30 Jahre später. Und das gibt es jetzt hier zu hören auf diesem Album Change Become Us. Noch ein Track von Wire, der heißt Stealth of a Stork. The shallows and measuring the depth, he gets a morsel. Stealth of a Stork. Y hatten schon damals den Hang zu kurzen Songs, finde ich gut. Das Ganze vom Album Change Become Us, die Post-Punk-Helden sind zurück. Nach so viel alte Herrenmusik hier eine junge Dame. Sie nennt sich Lady Lamb the Beekeeper, heißt eigentlich Ellie Spelchow, kommt aus den USA, hat in Brooklyn ihre Wahlheimat gefunden und mit Ripley Pine gerade eben eine schöne, spannende Platte veröffentlicht. Hier ihr Track Hair to the Ferris Wheel. the Ferris Wheel, dieser Song von Lady Lamp the Beekeeper, einem Ein-Frau-Projekt von Alice Beltrow und der Song zu hören auf ihrem vorliegenden Debütalbum Ripley Pine. Erschien übrigens bei einem Hamburger Label das Ganze, man höre und staune. Suns sind eine Band aus Montreal, aus Kanada kommen sie. Die haben ihr Debütalbum Zeros QC veröffentlicht vor, ich glaube so 2 Jahren. Und damals abgefeiert worden von Pitchfork bis NME waren sich alle einig, beste Newcomer-Band. Jetzt haben Suns nachgelegt. Images du Futur heißt ihr neuestes Werk und ich bin nicht überzeugt, ob sie an ihr Erfolg anknüpfen können, ihres Erstlingswerks. Aber hört selbst, hier kommen Suns mit Minor Work. a bad wind blows in my heart. And it bangs on the back door. A bad wind blows in my den Sunday Service, das gerade eben war, Bill Ryder Jones mit seinem Song A Bad Wind Blows in My Heart. Genauso heißt auch das neueste Album von ihm. Bill Ryder Jones war früher mal Mitglied bei The Coral, einer Band aus der Nähe von Liverpool, glaube ich, kommen die. Gegründet 96, gibt es auch immer noch, The Coral, aber Bill Ryder Jones ist ausgestiegen damals 2008. Er hat dort Gitarre gespielt und dann sich selbstständig gemacht, hat, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine sehr schöne, eher so instrumentale Platte rausgebracht mit auch mehr so Klassikansätzen fast. If hieß diese. Und jetzt gibt es halt den Nachfolger, A Bad Wind Blows in My Heart. Eher eine Singer-Songwriter-Platte. Weniger das, was er vorher sozusagen hier solo gemacht und noch weniger das, was er mit The Coral gemacht. Das war ja eher so 60s-infizierter Britpop. Schöne Platte hier auf jeden Fall von Bill Ryder Jones. Hör nochmal rein. Track heißt By Morning Eye. By the morning eye, barely knew my name. I had half the things I want. Half the things I'd gained. By the evening tide, I don't understand. I'd love to know just what it feels like. I hate the way you into passing life. I gave too much time. Have I taken you for granted? I need to find which thoughts of mine. Experte seid, habt ihr die Stimme sicherlich erkannt. Das war gerade Alistair MacLean, der hier gesungen hat. Die kennt ihr alle, wenn ihr Sunday Service Stammhörer seid, seit Jahren von der britischen Band The Clientele. The Clientele waren das aber nicht, sondern das waren Amor de Dias, ein Projekt von Alistair MacLean, die man halt kennt von The Clientele. als Sänger und Gitarristen hier zusammen mit Lupe Nunes Fernandez, einem spanischen Sänger und Gitarrespieler, der bei dem Popduo Peepers mitspielt. Die sagen mir selbst nichts, aber die beiden hier zusammen als Amor de Dias haben eine sehr schöne Platte rausgebracht mit dem Titel The House at Sea, von der wir gerade den Song Voice in the Rose hörten. Und die ist Album der Woche hier beim Sunday Service. Noch ein Track hinterher, In the Winter's Sun. Sun, das waren Amor de Dias vom Album The House at Sea, das Projekt von Alistair McLean und Lupe Nunes Fernandez. Man kann ganz klar The Clientele hier raushören, allein schon aufgrund der Stimme von Alistair McLean, aber vor allen Dingen auch der Einfluss dieses spanischen Mitstreiters hier ist nicht zu unterschätzen. Man hat hier und da schon mal so ein bisschen so Flamenco-Töne auf der Gitarre zu vernehmen, und wenn ich das ganze Album mir anhöre von A bis Z, dann höre ich vor allen Dingen Savath & Savalas raus, dieses großartige Projekt von Scott Hernan, glaube ich, hieß er, das es, glaube ich, nicht mehr wirklich gibt, aber welches großartige Alben rausgebracht hat, auch mit so spanischen Einflüssen. Das ist hier auf jeden Fall auch rauszuhören bei diesem großartigen Album von Amor de Dias, das ist aber auch Platte der Woche, das Ganze hier beim Sunday Service. Keine richtigen Hits drauf, aber von A bis Z eine wirklich wunderschöne, runde Platte, die ich jedem von euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Noch ein Track, und zwar der Titelsong von Amor de Dias vom Album The House at Sea. Across the rolling sea, I'll take you on, I'll take you calling. Across the dark and rolling deep, you follow faces in your sleep. You reef the sail, you lose the stream, where the tides break at the window. And when you are blue sail, ships wheel in the storm, seashells singing out in the hall, mirrors misted with the sea, and the ocean at your feet, you reef the sail, rolling deep, wraps its fingers at the wind. Seeds. sang hier gerade Maya Vidal. Sie kommt aus den USA, ist sie zumindest geboren, aber zur Hälfte ist sie Französin. Ich glaube, ihre Mutter war französisch, deshalb Vidal, dann auch der Nachname französisch ausgesprochen. Sie hat vor 2 Jahren, glaube ich, ihr Debütalbum veröffentlicht. Das ist ziemlich groß gehandelt worden. War auch irgendwie, keine Ahnung, beim Impala Award, glaube ich, als neben Adele und anderen Hochkarätern als Album des Jahres ausgezeichnet oder zumindest nominiert gewesen. Jetzt gibt es den Nachfolger nach diesem, also God is My Bike hieß das Werk damals. Jetzt gibt es den Nachfolger Spaces und da macht sie eigentlich genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hat, mit schöner Musik, die manchmal so ein bisschen klingt nach Coco Rosie, wenig abgedreht vielleicht und ein bisschen poppiger, aber das macht sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Maya Vidal hier auf ihrem neuesten Werk Spaces. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt von Bodhoof Songs. Das ist ein Künstler namens Matt Sweet. Der hat schon 4 Alben auf Cranky rausgebracht, so ein Label, wo eher so minimalistische Drone-Sachen rauskommen. Und genau in dem Fahrwasser war auch seine Musik bisher. Minimalistischer, akustischer Pop eigentlich eher weniger, sondern experimentell gemacht das Ganze. Jetzt gibt es eine neue Platte, die nennt sich Burned Up on Reentry. Nicht mehr bei Cranky, sondern beim anderen Label veröffentlicht worden. Aber er macht musikalisch nahtlos da weiter, wo er vorher auch aufgehört hat. Genauso wie Maya Vidal vorher. Hier kommt Bodhoof Songs mit dem Track Song to Keep Me Still. Swing low, sweet.